HR Retro. Aus den Audioarchiven. Hier ist Frankfurt. Der Anteil der Baukunst an der Überwindung der Heimatlosigkeit lautet das Thema unseres heutigen Abendstudios. Sie hören Ausschnitte aus der in der Stadthalle zu Darmstadt veranstalteten Nachmittagsdiskussion am Sonntag, den 5. August, im Rahmen des Darmstädter Gesprächs 1951, Mensch und Raum. Verehrte Hörerinnen und Hörer, obgleich, vielleicht erinnern Sie sich, am ersten Sonntag des August die Hitze besonders drückend war, lagerten vor dem im Freien aufgehängten Lautsprecher wie um den Übertragungswagen des Frankfurter Rundfunks Scharen von Menschen. Menschen aller Berufe und Altersklassen, die teilweise von weit her gekommen waren, um auch an diesjährigen Darmstädter Gespräch teilzuhaben. Selbstverständlich war auch der Innenraum der Stadthalle überfüllt. Nicht etwa, weil man nur Ortega y Gasset sehen und hören wollte, dessen Ausführungen über den Mythos des Menschen, der hinter der Technik steht, immer wieder von einzelnen Rednern aufgegriffen wurden, wie man auch wiederholt auf Martin Heideggers Rede »Bauen, Wohnen, Denken« Bezug nahm oder auf die profunden Gedankengänge der Redner des Vortages, Otto Ernst Schweitzer und Rudolf Schwarz, der anstelle von Karl Friedrich von Weizsäcker sprach. Auch kam man wiederholt auf einzelne Referenten zurück, die am Vormittag sprachen. So vor allem auf die Postulate des Wiener Architekten Franz Schuster. Dieser hatte unter anderem an den schöpferischen Menschen unserer Zeit die Forderung gestellt, sich in ernster Entsagung vom willkürlich Subjektiven zum allgemein Objektiven durchzuringen, um erst dadurch zum Mitgestalter am Aufbau einer neuen Welt zu werden. Einer Welt, in der die Isolierung und dadurch die damit verbundene Heimatlosigkeit allmählich überwunden werden könne. Schuster wies bei solcher Erwägung auf Goethes Ausspruch zu Eckermann hin, dass alle im Rückschreiten und in der Auflösung befindlichen Epochen subjektiv seien, wogegen alle vorschreitenden Epochen eine objektive Richtung hätten. Schuster meinte, dass wir daher ebenfalls unsere Zeit auf das Ganze richten müssten. So zum Beispiel, dass wir nur dann der Überwindung der Heimatlosigkeit näher kämen, wenn man da oder dort besondere Bezirke der Zusammengehörigkeit in unseren Städten und Siedlungen schaffe. Aber nicht nur Bezirke der Zusammengehörigkeit sollen gebildet werden, nein, auch solche der Besinnung, um so der Erschütterung einfacher und wahrhafter Beziehungen zum Nächsten wie zur Gemeinschaft entgegenzutreten. Kreisten vornehmlich doch Themen und Betrachtungen um Belange der geistigen wie leiblichen Heimatlosigkeit zugleich. Eine Heimatlosigkeit, die, wie Otto Bartning, der Diskussionsleiter, mehrfach versicherte, offensichtlich einer Unzufriedenheit, einem Verlangen entspringe, das nicht erfüllt werden könne und dadurch ebenfalls ein großer Antrieb zum Bauen an sich sei. Bartning schlug damit, aus seiner Sicht heraus empfunden, Motive an, die tags zuvor von Rudolf Schwarz in anderer Art schon abgewandelt wurden oder am Vormittag von August Hoff, dessen Darlegungen wir zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch einmal als Ganzes bringen werden. Man verwies auf Programme, die die große Generation um 1900, also am Anfang dieses neuen architektonischen Wollens, bei uns durch Olbrich und Van der Velde vertrat, oder beispielsweise drüben Frank Lloyd Wright oder Berlage, deren verantwortliche Sprache in ihren Programmen wie Werken uns wieder nahegebracht wurde. Von der Ganzheit des Lebens und des Menschen war in diesen Gesprächen immer wieder die Rede und mit Recht wurde auf die folgerichtige Einheit in der Gestaltung hingewiesen, wie sie sich beispielsweise bei Peter Behrens ausdrückt, etwa von der Montagehalle bis zu den Briefbogen einer Firma, bis zur Bogenlampe, dem Sessel und dem Schreibtischgerät. Vor allem wurde einem durch Hoffs Ausführungen klar, dass dieses Einheitliche des Menschenbildes, wie er sich ausdrückte, und das, was dahinter stecke, das Fundament bildete für die Werksgemeinschaft der Künste. Überzeugungen, die man am Vormittag vorgetragen hörte, fand man vielfach in den Nachmittagsausführungen, wenn auch nicht voll bestätigt, so doch in Erwägung gezogen oder gar bei manchen seit längerem schon befolgt bzw. in die Wege geleitet, was aus mancherlei Beispielen hervorging. So etwa Hoffs Meinung, dass innerhalb der neuen Generation Bestrebungen in den Vordergrund rückten, die unter anderem zu umreißen wären mit der künstlerischen Aufgabe der Freiheit im Raum, in dem Kommunizieren der Räume, in der Freiheit des Grundrisses, wie in jener Freiheit, mit der die jungen Künstler die ihnen durch die Zeit an die Hand gegebenen Mittel gebrauchen. Darin, wie sie Formen handhaben oder frühere Erkenntnisse verwerten, schien nach Ansicht manches Älteren das Neue in der Zeit zu liegen, was Schwipperts und Rufs Anmerkungen erhellten. Dass man erfreut war darüber, die Gestaltungsfragen teilweise mit jugendlich unbekümmertem Elan angefasst und damit auch das Menschenbild erweitert zu sehen, ein Menschenbild, das nicht mehr ein Bündel von Funktionen im Leben sei, wie im Beruf und im Staat, sondern dass man aus einem neuen Weltgefühl heraus wieder zu einem größeren allgemeinen Menschenbild hindränge, wie es die große Generation um 1900 gemeint habe. Und somit wäre ja auch das, was man damals mit Jugendstil bezeichnete, wirklich, wie Alas Hestermann sagte, Stil einer Jugend und Jugend eines Stils, so wie er in lebendig gebliebenen Bauten von Darmstadts Mathildenhöhe herab grüßt. Bauten, die eine Gesamtschau nicht nur des bisher Gewesenen und inzwischen Erreichten boten, die vor allem die Entwürfe der Meister und Schüler für ein neues, neu zu erbauendes Darmstadt boten, das wohl unter solchen Voraussetzungen glücklicher erstehen dürfte als die weitaus meisten Städte unserer näheren und entfernteren Umgebung. Denn das, was Bruno E. Werner über die architektonische Verschandelung Münchens berichtete, trifft leider ja auf die weitaus meisten neu erstehenden Großstädte zu. So war es denn doppelt erfreulich, trotz aller gegensätzlichen Auffassungen, einen gemeinsamen Willen, einen Willen zur Gemeinschaft aus allen und vor allem aus den Reden der Jungen zu vernehmen. Dass auch hier, wie überall und immer, Gegensätze aufeinander stießen, ist klar. Hoff wies in diesem Zusammenhang überzeugend auf Holland hin, wo die vorbildlich gewordenen Rotterdamer Out und die Steilgruppe ganz kubistisch-rationalistisch eingestellt waren, während die ebenfalls beispielgebenden Amsterdamer um de Klerk eine reiche, fantasievolle Bauweise forderten und dass beide Auffassungen mit der Zeit eine glücklich fruchtbare Ehe eingingen. So war auch diesmal im Verlaufe des Darmstädter Gesprächs, des Planens und Krittelns, der Anregungen und Beurteilungen mannigfaltigster Art kein Ende. Beginnen wir damit, in der Hoffnung, auch Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, einiges vom Geist und Wesen der Debattierenden und ihrer idealen wie realen Forderungen sinngerecht zu vermitteln. Hören Sie zu Anfang einige der interessanten Ausführungen, die der Wiener Architekt Franz Schuster als Anregungen für die Diskussionen gab. Eine systematische Grundlagenforschung im Sinne einer raumordnenden Landesplanung hat sozusagen wissenschaftlich bestätigt, dass zum Beispiel in einer kleinen Ortschaft in den Alpen die Heuhütten, die bäuerlichen Anwesen an der Stelle stehen, wo sie einer sinnvollen Nutzung des Bodens am besten entsprechen, und sie sind so angeordnet, dass sie zur Sonne, zum Wind, zur Straße, zueinander und zur engeren und weiteren Umgebung in richtiger Beziehung sind. Die bäuerlichen Menschen erwirkten diese sinnvolle Ordnung ihres Lebensraumes, weil sie durch Jahrhunderte mit ihrem Tun und Denken im Einklang mit der Natur standen, mit der sie zutiefst verwurzelt waren. Diese Einheit von Menschenwerk und Naturwirken stellen wir heute messend und analysierend mit Solarmeter und zahllosen anderen Instrumenten und umfangreichen technischen Spezialwissen fest, aber zugleich verblendet von unserem technischen Können, haben wir uns angemaßt, seit 100 Jahren einseitig nach unserem Willen die Natur zu beherrschen und sie scheinbar zu bezwingen. Auf dem bisher beschrittenen Weg haben wir jedoch die naturhafte Verbundenheit unserer Vorfahren gegen Auflösung, Zerstörung und Chaos bis zur Zertrümmerung der Atome eingetauscht, an denen wir zugrunde zu gehen drohen, nicht nur physisch, sondern auch seelisch und geistig. Wir haben damit unseren Lebensraum unsere Landschaften, Dörfer, Städte, Häuser, Arbeitsstätten und Wohnungen, die bis vor 100 Jahren noch im Allgemeinen in einer gleichsam organischen Beziehung zueinander standen, in größte Unordnung gebracht. Wir haben unsere Wälder naturwidrig geholzt, unsere Flüsse und Bäche schlecht reguliert. Wir bauen unsere Fabriken, Siedlungen und Häuser an falschen Stellen. Unsere Ortschaften werden immer hässlicher und das Leben der meisten Menschen in der ganzen Welt ist gleichsam menschenunwürdig geworden. Wir haben es auf einzelnen Gebieten sehr weit gebracht und Bewundernswertes geschaffen. Aber im Ganzen sind wir in höchster Not und Verwirrung. Woran liegt das? Und was müssen wir tun, um diesen uns alle bedrückenden Zustand zu überwinden? Es liegt dies in der Hauptsache daran, dass der Einzelne im Verlauf der Menschheitsentwicklung sich immer mehr innerlich aus der Gemeinschaft im weitesten Sinn gelöst hat. Das gilt auch für Menschengruppen und Völker. Wenn man heute bei dieser verzweiflungsvollen Isoliertheit in Verhandlungen eintritt, so geht es immer nur darum, für sich, seine Gruppe oder sein Volk das Höchstmögliche an Nutzen herauszuholen, an nur materiellen und wirtschaftlichen Vorteilen. Und der die größere Macht, die größere äußere Macht hat, sucht zugleich auch seine spezielle geistige Haltung, um sich dem anderen aufzuzwingen, dass jeder baut oder bauen möchte, wo und wie es ihm am besten passen würde, ohne Rücksicht auf den Nachbar. Die bauliche Gesamthaltung unserer Welt, vor allem dort, wo sich unser Zeitdenken und Wollen am lebendigsten und daher umwälzendsten auswirkt, ist so sichtbar, chaotisch und trostlos, dass sie sich vor allem in diesem Kreis erübrigt, dies noch näher auszuführen. Man kann fast sagen, dass überall, wo das 19. Jahrhundert und unseres wirksam wurde, die Einheit zwischen Natur und Menschenwerk gestört ist und im Wesentlichen die Welt nur hässlicher geworden ist. An diesem Gesamtzustand hat nichts geändert, dass gelegentlich da und dort hervorragende Bauwerke und schöne Einzeldinge geschaffen wurden. Sie stehen genauso isoliert in ihrer Umgebung wie die künstlerische Auffassung ihrer Schöpfer im allgemeinen Zeiterleben und Zeitempfinden vereinzelt ist. Am stärksten drückt sich dieser allgemeine Zustand in der Beziehungslosigkeit aus, in der die Menschen, die meisten Menschen, wenn sie sich ehrlich prüfen, meist zu ihrer engeren und weiteren Umgebung, zu den Mitmenschen und den Dingen stehen, die sie aber doch in ihrem Denken und Tun bestimmen. Sie schützen sich gegen ihre störende Aggression durch Abdämpfen ihrer Sinne. Aber wenn sie einmal aus dieser Dumpfheit aufschrecken, so überfällt sie das bittere Gefühl trostloser Einsamkeit. Sie fühlen sich nirgends auf dieser Welt mehr geborgen, nirgends im tieferen Sinn beheimatet. Die Häufung der Selbstmorde, der Scheidungen, das gleichgültige Nebeneinander in manchen Ehen und in vielen Familien, die Verwahrlosung der Sitten und vieles andere Menschenunglück sind die Folgen davon. Diese Heimatlosigkeit kann nicht durch Werke der Baukunst, die da und dort gelegentlich errichtet werden, behoben werden. Es wird uns die durchgreifende Verschönerung unserer Umwelt, die kulturvollere Gestaltung aller Dinge, die uns umgeben, denn darauf kommt es nämlich dabei an, überhaupt nicht gelingen, wenn nicht in den Menschen selbst eine tiefgreifende Wandlung ihrer Beziehungen zur Welt, zu den Menschen und zu den Dingen eintritt. Der Architekt, der mehr will, als dass sein Bauwerk in den Kunstzeitschriften veröffentlicht wird, der Stadtplaner, der seine raumordnenden Gedanken und Pläne vom toten Papier weg verwirklicht sehen möchte, hat längst bitter erkennen müssen, wie allein er oder seine Gruppe dasteht, dass alles fragment- und wirkungslos bleibt, ja sogar das Unzulängliche noch gefördert wird, wenn nicht viele Menschen, nicht immer weitere Kreise der Bevölkerung, bis zum letzten einfachen Mann im Kleingarten am Stadtrand erkennen, dass an die Stelle des Chaos und der widerstreitenden Vereinzelung die Achtung und Ehrfurcht vor der Fülle der Beziehungen und Wechselwirkungen treten muss, die vernünftig aufeinander abgestimmt jene allgemeingültige und notwendige einheitliche Haltung hervorrufen, die Voraussetzung einer einheitlichen und damit kulturell erst bedeutsamen Gestaltung unserer Umwelt ist. Unsere Not kann nur die gegenseitige Ehrfurcht wenden vor dem, was in uns, um uns und über uns ist. Heimatlosigkeit ist Bindungslosigkeit. Zur Gesundung der Welt brauchen wir aber mehr als die enge, egoistische Gebundenheit an einen einzelnen Menschen, an ein Ding, ein Haus, an einen vereinzelten Ort, eine besondere Landschaft oder ein besonderes Land. Die drängendste Aufgabe des künstlerischen Menschen ist heute vom Subjektiven, vom Trennenden weg, zum Objektiven vorzustoßen. Lieber Herr Schuster, Ihre Ausführungen hatten den außerordentlichen Vorzug einer ganz klaren Fixierung. Und ich glaube zu spüren, dass dazu manche Antwort, manche Ergänzung und wahrscheinlich auch mancher Widerspruch zu erheben ist und möchte diese Erwiderungen nun ablaufen lassen. Es war meine Aufgabe, zur Diskussion etwas zu sagen. Richtig, und dafür sind wir Ihnen dankbar. Herr Dr. Sternberger, Frankfurt wird in diese Sache sich einsetzen. Meine Damen und Herren, es scheint nun, dass wir bunte Reihe machen in der Abfolge dieses Gesprächs, und zwar in verschiedenem Sinn. Einmal in dem Sinn, dass also die Denker und die Gestalter einander ablösen. Ich könnte auch nach dem amüsanten Disput von heute Morgen mich variieren und sagen, die Zerdenker und die Zerstalter der Gerechtigkeit wegen. In diesem Falle würde ich mich zu der Sorte der Zerdenker rechnen. Aber außerdem auch noch in einem anderen Sinne bunte Reihe. Sie haben sicher alle bemerkt, was für ein außerordentlicher Gegensatz zwischen den beiden gewichtigen philosophischen Äußerungen dieses Tages bestand. Sie haben heute Morgen einen Philosophen gehört, der die These aufgestellt hat, wir bauen, weil wir wohnen. Ich drücke es also natürlich viel zu banal aus. Das Wohnen liegt jedenfalls vor dem Bauen. Und wir haben heute Nachmittag einen Philosophen gehört, der wiederum auf einen kurzen Aphorismus gebracht, gesagt hat, wir bauen, weil wir unzufrieden sind, wesentlich unzufrieden sind. Wir bauen also eigentlich, weil wir es nicht wohnlich finden. Etwas energischer oder etwas pathetischer, wenn Sie wollen, Könnte man den Gegensatz auch so ausdrücken? Der eine, die einen, denn es ist zweifellos eine Gruppe, denken an einen Menschen und an die Möglichkeit des Menschen, in einem Paradies zu leben, in einem ontologischen Paradiese sinnhafter Ordnung, in einem ontologischen Paradiese mit aller ihm auch zugehörigen Gemütlichkeit, mit der Urgemütlichkeit des Paradieses. Die anderen denken daran und vergessen nicht, dass die Erde dieser Garten Eden nicht ist, oder zumindest, dass wir wirkliche Menschen aus diesem Garten Eden eines berühmten Tages verjagt worden sind. Und auch da will ich das Bekenntnis nicht auslassen. Ich gehöre zu der letzteren Gruppe, die von der Tatsache der Verjagung aus dem Paradiese ausgehen und also auch von der These, dass die Erde von Haus aus, ich will nicht gerade sagen, absolut unwohnlich, aber jedenfalls nicht wohnlich genug sei. Nun, wir haben gerade eben gehört, welche Vision die Überwindung der Heimatlosigkeit, entschuldigen Sie, wenn ich mich unterbreche, es ist natürlich überhaupt bei dieser Antithese zweifelhaft, ob nun die Heimatlosigkeit je wesentlich zu überwinden sei oder ob die Heimatlosigkeit selber ein Wesenszug des Menschen sei. Das ist eigentlich das, was ich an einigen praktischeren Erwägungen illustrieren möchte. Wir haben nun etwas über Bindungen gehört und ich hatte eigentlich im Sinn, ich will das aber nur ganz kurz machen, ich muss mich entschuldigen, ich hatte mich tatsächlich auch vorbereitet, bitte also diesen Umstand mit einiger Geduld zu berücksichtigen, habe ich mich aber auch insofern vorbereitet, als ich eine Uhr mitgebracht habe. Ich hatte eigentlich im Sinn, diese Tendenz der Bindung, der Überwindung der Heimatlosigkeit durch Bindung an einem hier und heute sehr naheliegenden Exempel darzutun, nämlich an der Erinnerung an das, was hier vor 50 Jahren in die Wege geleitet worden ist, an den Stil, an den Baustil, der hier vor 50 Jahren, also um die Jahrhundertwende, entwickelt worden ist. Und an die Idee des Hauses oder Heims, wie der authentische Ausdruck dieser Epoche lautet, die sich hier verwirklicht hat. Sie kennen wahrscheinlich alle mehr oder minder das berühmte Wort von 1899 von Henry van de Velde, oder das ist nicht ein Wort, sondern diese Vision von Henry van de Velde, der an eine Stadt der Zukunft denkt, in der jedes Haus seinen eigentümlichen Charakter, seine charakteristische Ausdrucksgestalt, seine individuelle Willensform repräsentieren sollte. Eine Hauspersönlichkeit sozusagen oder noch näher und noch genauer ein Hausorganismus. Diese Häuser hier in Darmstadt am Prinz-Christians-Weg illustrieren das in großartiger Weise. Diese Häuser gleichen eigentlich, wenn man sie genau erspürt, einem atmenden, so etwa einem atmenden Körper. Und es ist ein ganz eigentümliches Verhältnis von Mensch und Raum, was sich in dieser Phase der Entwicklung der Baukunst zu realisieren versucht hat. Auf seine Art in der Tat ein Versuch zur Überwindung der Heimatlosigkeit durch die Idee des Heims als Organismus, als solch eines körperhaft persönlichen Ausdruckswesens. Und der Mensch sollte in diesem Heime wohnen, in der Art, wie die Seele im Körper wohnt. Es ist merkwürdig, dass zwiespältiger oder paradoxerweise, wie wir ja schon heute Morgen von dem verehrten Herrn Riemerschmidt und von anderen Sprechern in Erinnerung gerufen bekamen, diese revolutionäre Epoche, in Bezug auf den plastischen Umgang mit den technischen Mitteln ungeheuer vorangetrieben hat und dass ihr zu gleicher Zeit doch auch ein seltsam romantischer Zug innewohnte. Es war ja so, dass diese Hausorganismen tatsächlich Schutz bieten sollten gegen den Lärm und die Wirrnis der industriellen Gesellschaft. Sie wollten inwendig blühende Inseln, Enklaven inmitten des allgemeinen verwirrenden Verkehrs sein, fest angewurzelte Wesen, die ihrerseits keinen Teil hatten an der allgemeinen Mobilität, am allgemeinen Tausch- und Warenverkehr. Eine Sehnsucht nach absoluter Sesshaftigkeit hat sich hier zu verwirklichen gestrebt. Ein geradezu radikaler Trieb zur Befestigung und Verwurzelung. Und das ist am allerdeutlichsten und eben auch in seiner Fragwürdigkeit am deutlichsten zu erkennen an dieser Bewegung, in die das Mobiliar geriet, das Inventar des Hauses, das ja sozusagen seiner Mobilität in dieser Epoche gerade beraubt wurde, so sehr als möglich beraubt wurde. Die Wände und die Böden saugen diese beweglichen, mobil, Möbel heißt ja mobil, diese beweglichen Gegenstände an sich, nicht wahr? Sie können keine Wurzeln ziehen, so werden sie fest genietet oder fest gestaubt. Sie erinnern sich aller dieser eigentümlichen Erfindungen dieser Epoche, dieser Universalmöbel, dieser Umbaumöbel, die verschiedene Zwecke in einem organisch zusammenhängenden Gebilde vereinigen sollten und die auch ihrerseits wieder mit der Wand oder mit dem Boden sich vereinigten. Wenn wir im 19. Jahrhundert vom Inventar sagen können, von der Fülle des Marquardt-Ateliers beispielsweise, dass dort ein Horror-Vakui am Werke war, eine Scheu vor der Leere, es muss alles angefüllt werden mit beweglichen Gegenständen, so haben wir hier in dieser Epoche des beginnenden Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts, wenn ich so sagen darf, einen Horror Moventis, einen Horror Mobilitatis, eine Scheu vor dem Beweglichen, vor dem sich Bewegenden und vor der Beweglichkeit überhaupt. Also in dieser Weise, abgekürzt gesagt, in dieser Weise ist hier Bindung zur Überwindung der Heimatlosigkeit, nämlich der Heimatlosigkeit des industriellen Zeitalters, des Verkehrs, ist hier Bindung ganz buchstäblich wahr geworden, indem tatsächlich das Bewegliche an das Feste gebunden wird. Es war, als sollte die Freizügigkeit mit einem Schlage abgeschafft werden. Ein Motto des 19. Jahrhunderts war das Wort über Land und Meer. Sie kennen diese berühmte Zeitschrift. Ein Motto des Zeitalters der Jahrhundertwende ist das Titelwort Das Haus in der Sonne. Und das ist ja auch, ganz beiläufig nur zur Erinnerung gesagt, dieselbe Epoche, in der die Heimat- und die Schollenkunst mit diesem Worte zuerst aufgekommen ist. Kurzum, um diese Erinnerung abzuschließen, diese eigentümliche Idee von Überwindung der Heimatlosigkeit zielt darauf, den Menschen in seinem ihm angepassten, ihm persönlich charakteristisch ausdrückenden, ihn umfangenden, eigentümlich angepassten Raum sozusagen ganz und endgültig bei sich selber zu Hause sein zu lassen. Nun, das sind luxuriöse Verhältnisse, ökonomisch, sozial, von denen wir da reden, und es sind vielleicht auch luxuriöse Betrachtungen, die ich anstelle. Die Baumeister von 1951, warten Sie bitte noch einen Moment, die Baumeister von 1951 haben es nur noch sehr selten mit reichen Auftraggebern, namentlich mit künstlerischen reichen Auftraggebern zu tun, dafür umso häufiger mit den elementaren Bedürfnissen eines neuen Proletariats. Was also soll uns eigentlich diese Erinnerung an die Ideen von 1900 in einer Epoche der Zwangsverschleppungen, der Umsiedlungen, der Barackenlager, der Flüchtlinge, der Heimatvertriebenen und der Displaced Persons? In dieser Zeit, da die schöne Freizügigkeit, die in unseren Verfassungen verbürgt ist, beinahe zu einem Spott geworden ist angesichts all der Millionen von Menschen, die seit 10 Jahren unterwegs sind, aber gezwungenermaßen und durchaus wider ihren eigenen Willen. Angesichts auch des Umstandes, dass so vielfach dort, wo sich Unterkunft bietet, den Gejagten nur allzu oft sich nun wieder keine Arbeit und keine Nahrung anbietet und wo sich Arbeit bietet, keine Wohnung. Das Bedürfnis nach Ruhe und Sicherheit ist in dieser Lage so übermächtig, dass wir sehr leicht in die Versuchung geraten können, auf Freizügigkeit als nicht aktuell leichten Herzens zu verzichten. Und so mag sich gerade in dieser Not doch der Begriff von Heimat wiederherstellen, den wir vorhin kennengelernt haben, nämlich Heimat als der Ort der endgültigen Sesshaftigkeit des Menschen bei sich selber, die Befestigung im Heim, die Sesshaftigkeit als Verwurzelung in eigener Scholle und so fort, in wie bescheidenen Dimensionen auch immer. Aber was ich sagen möchte, Sie werden das gespürt haben, ist vor einer solchen Wiederholung des Horrormoventes und des Horrormobilitates zu warnen und vor einer solchen Überschätzung der paradiesischen Bindungen zu warnen, obwohl dies die Epoche der Umsiedlungen, der Fluchten, der Vertreibungen ist. Wir wollen diese Perversion der Verschleppungen und Vertreibungen nun nicht einfach ins Gegenteil verkehren, meine Damen und Herren. Wir wollen nicht durch so viel grausam erzwungene Bewegung uns dazu verleiten lassen, die unbedingte Ruhe für den letzten Sinn der Heimatlichkeit auszugeben. Bei sich selbst sein zu können und in seinem eigenen Raum, das ist auch heute immer noch nur ein Teilstück, nur eines von mehreren Elementen einer vollständigen Heimatlichkeit. Wenn ich vollständig sage, so meine ich nicht, dass in irgendeinem ontologischen, sondern in einem sehr relativ menschlichen, aktuellen Sinne. Wir wollen uns auch nicht in architektonischen Planfantasien eine Art von menschlicher Pflanzengemeinschaft ausdenken oder einen in wabenartigen Stadtquartieren, Gemeinden und Nachbarschaften ruhig geordnetes, nämlich festgebanntes, angewurzeltes, unbeweglich gewordenes Volk. Gerade die charakteristische Unstimmigkeit, die heute charakteristische Unstimmigkeit zwischen Wohnstadt oder Wohngelegenheit und Arbeitsplatz, die allen unseren Planern so viel Kopfzerbrechen macht, muss aus der aktuellen Wirklichkeit heraus diese gleiche Warnung nahelegen. Nun lassen Sie mich einen Augenblick, und damit werde ich schließen, diese mehreren Elemente der Heimatlichkeit zu skizzieren versuchen. Zur Heimat gehört mehr als der Raum zum Wohnen. Man mag sagen, das sei schon ungeheuer viel und man soll sich glücklich preisen, wenn man ihn hat. Aber je dürftiger die Existenz des Heimatlosen, desto schärfer stellt sich gerade heraus, dass der Wohnraum ihn gar nicht selig machen kann, denn der Arbeitsplatz ist ja das Mindeste, was hinzukommen muss. Das wären 2 polare und miteinander verknüpfte Elemente. Das dritte Element, das ich zur eigentlichen Heimat rechnen möchte, ist das der freien Geselligkeit, der Teilnahme am Gemeinwesen, das Element der Gesellschaft, das politische, das soziale Element. Ich brauche wohl nicht hier eigens darauf hinzuweisen, dass die Polis, das Gemeinwesen, nicht mit einem noch so wohlgemeinten, verordneten Gemeinschaftsleben verwechselt werden darf. Aber ohne dieses dritte gesellige Element würde doch der heimatgebundene Mensch nun auf eine ganz neuartige Art wieder krank werden oder verkümmern, nämlich zu einem Zellenbewohner in seiner Isolierung, sofern ihm Wohnung beschafft wird, oder zum leistungstüchtigen Arbeitstier, sofern er einen Arbeitsplatz gewinnt. Eine vollständige Überwindung der Heimatlosigkeit Wir erörtern es in Gedanken. Wäre erst dann geglückt, wenn diese drei Stücke der Heimatlichkeit in ein gesundes Verhältnis zueinander gebracht würden. Wohnung, Arbeit, Gesellschaft. Sie werden mich nicht verdächtigen, meine Damen und Herren, dass ich die Aufgaben und Leistungen der Baumeister, dass ich gar ihren Beitrag zur Überwindung der Heimatlosigkeit irgend relativieren wollte. Nichts liegt mir ferner. Die praktischen Folgerungen, nämlich die sich aus dieser These von den drei Elementen der Heimatlichkeit ergeben mögen und die ich selbst als ein Laie und ein verirrtes Tier in einem fremden Käfig hier natürlich nicht zu ziehen vermag, diese Folgerungen sind doch durchaus, wie mir scheint, und gerade im Felde der Baumeister, der Stadt- und Landesplaner gelegen. Nun, eines wenige lassen Sie mich in der Richtung auf diese Folgerungen aussprechen. Zwei Dinge nur. Vor allem müssen jene drei Elemente, dürfen diese drei Elemente keinesfalls in die Obhut einer einzigen Macht geraten. Das geschieht, wie Sie alle wissen, in dem Augenblick, wo die politische Organisation, der Staat, der Parteistaat oder auch die Gemeinde ein Monopol auf Arbeit und auf Wohnung gewinnt, also im Totalitarismus. Es gibt auch sehr freundliche Spielarten von Totalitarismus. Das geschieht aber auch dann und auch dort, wo etwa der industrielle Betrieb eine totale Lebensfürsorge an sich zieht, indem er Werkswohnungen errichtet, Kantinen betreibt, die Unterhaltung am Feierabend besorgt und im Phantom einer vollständigen Werksgemeinschaft nachstrebt. Das ist eine andere Möglichkeit schrecklicher Vereinfachung. Die dritte Möglichkeit, die nun theoretisch möglich wäre, ausgedacht werden könnte, dass nämlich die Arbeit in die Wohnung zurückkehrt und die Gesellschaft gleichsam aus Familie und Nachbarschaft auf Familie und Nachbarschaft sich reduziert, ist so unwahrscheinlich und so obsolet, dass ich sie nicht zu erörtern brauche. Was wir aber deutlich erkennen sollten, ist dies, dass weder die Tendenz zu totaler Fürsorge beim Betrieb, noch auch die totale Betreuung durch den Staat wirkliche Heimat schaffen kann. Das entscheidende Moment der Freiheit, der eigenen Regsamkeit, das jeder Mensch braucht, wenn er sich heimatlich soll fühlen können, würde in beiden Fällen fürsorgenden Totalitarismus ausgeschaltet und umgebracht. Der Raum allein macht's nicht. Man muss sich auch darin bewegen können. Rechnet man damit, dass das auch im räumlichen Sinne, topografischen Sinne, drei Stücke sind, Wohnung, Arbeit, Gesellschaft, Pole eines heimatlichen Lebens, so sehr und so weit es unter Menschen ein heimatliches Leben geben kann. Es ist hienieden keine bleibende Stadt. Rechnet man damit, sage ich, rechnet man auch damit, dass dieser soziale und politische Pol weder mit der Wohngemeinschaft noch mit der sogenannten Arbeitsgemeinschaft zusammenfällt, so folgt für die Bauplaner und Baumeister, sofern sie nämlich wirkliche Menschen in ihre Rechnung einführen, und das heißt eben doch Subjekte und gerade nicht Objekte. So folgt daraus, dass die Aufgabe des Verkehrs den gleichen Rang einnimmt wie die Aufgabe des Wohnbaus und des Werkbaus. Es gibt Länder, in denen das eigene Auto wichtiger und wohl auch häufiger ist als das eigene Haus. So weit mag ich nicht gehen. Es wäre wahrscheinlich auch zynisch, im Angesicht der wirklichen Verhältnisse bei uns so weit zu gehen. Aber ob Auto oder Motorrad oder Omnibus oder Schnellbahn, ob Straße oder Schiene, jedenfalls gehören diese Dinge nicht weniger zu einer vollständigen Überwindung der Heimatlosigkeit, nämlich zur Ermöglichung, zur Fortsetzung auch der Regsamkeit und Beweglichkeit, nicht weniger als der Bau von Wohnungen und die Beschaffung von Arbeitsplätzen. Denn der Mensch ist keine Pflanze und das Haus kein Organismus. Und um dies schärfer zu erkennen, mag sogar die luxuriöse Erinnerung an 1901 von einigem Nutzen gewesen sein. Herr Dr. Sternberger, wir danken Ihnen mit dem Beifall für die Klarstellung dieser drei Komponenten. Im Ganzen glaube ich, dass der Ablauf unseres Gespräches zwar kein Streit um Thesen ist, und es ist ja auch nicht das Ziel, dass wir am Ende dann zu einem Dogma gelangen, sondern es besteht darin, dass von den verschiedensten Seiten das Problem angeleuchtet und abgestellt wird, sodass wir hinweggehen, immerhin mit einer Einschränkung und Umstellung des Problems. Und von dem Standpunkt aus möchte ich jetzt bitten, dass Herr Meckler von der Behebung der Heimatlosigkeit das Seinige sagt. Meine Damen und Herren, ich möchte hier vorweg sagen, dass ich mich zu einem Satz, den Herr Professor Schwarz gestern ausgesprochen hat, ausdrücklich bekenne. Es war der Satz, dass man zu dem Stofflichen und dem Technischen etwas hinzufügen müsse, damit Baukunst werde. Meine Damen und Herren, das uns gestellte Thema ist das Thema für den Architekten par excellence, das Thema seines Lebens. Wie sollen wir bauen, um das Gefühl der Heimatlosigkeit zu bannen? Die Formulierung, Formel geworden, die sich etwa so anhört: Es war einmal, es ist nicht mehr, es muss wieder so werden. Im Politischen, im Wirtschaftlichen, im Kulturellen. Nehmen wir unser engstes Thema und setzen die Werte in diese Formel ein, die uns angehen, so würde sie etwa so lauten: Wir hatten einmal das uns angemessene Haus, das uns das Heim war, es ist nicht mehr, es muss aber wieder so werden. Ich möchte glauben, dass die Menschen der letzten 3 bis 4 Generationen schon nicht mehr das Haus hatten, das ihnen angemessen war. Die Menschen dieses Zeitraumes erlebten und erleben das in rasantem Tempo um sie aufziehende technische Zeitalter. Ihr Haus aber entfernt sich dem Wesen und der Form nach, konträr von der Welt der Maschine. Die frühe Maschine, ich meine die Maschine des frühindustriellen Zeitalters, leitete ihre Formen, wo es angeht, von der handwerklichen Umwelt ab. Sie übernimmt sie oft direkt. Denken Sie an ein Hammerwerk, das nichts war als eine vergrößerte Schmiede. Oder aber die Maschine verhüllt sich. Dampfantriebe, Schöpfwerke, Pressen sind umbaut von gotisierenden oder antikisierenden Säulen und Gitterwerken. Delfine sind insgeheim Dampfzylinder, schwebende Jungfrauen oder schwebende Engel sind in Wahrheit Bläuelgestänge. Wenige Dezennien nur braucht es, um dieses Spielalter der Technik vorübergehen zu lassen. Die integralen Teile der noch unkomplizierten Maschine sind ihrer funktionalen Wichtigkeit entsprechend und in logischer Position hervorgetreten. Der innere Kräfteverlauf ist klar nach außen sichtbar geworden. Die Maschine hat die Form gefunden, die ihrem inneren Wesen, ihrer inneren Bedeutung adäquat ist. Geradezu umgekehrt verläuft die Entwicklung des Hauses. Der frühindustriellen Maschine zeitgenössisch ist das klassizistische, das Biedermeierhaus, eine Formenwelt von imponierender innerer und äußerer Klarheit. Wenige Dezennien wiederum vergehen und es steht um den Menschen des Fernkes Jägel ein Chaos der räumlichen Form, wie es schlimmer nicht vorstellbar ist. Vergegenwärtigen Sie sich zusammenfassend Maschine und Gerät um die Jahrhundertwende, bevor die Männer anfingen zu arbeiten, deren Namen wir so oft genannt haben. Vergegenwärtigen Sie sich Maschine und Gerät auf der einen Seite und Haus und Innenraum derselben Tage auf der anderen Seite. Und Sie haben das Bild, das ich vorhin aufzeigen wollte. Stellen wir noch abschließend fest, dass nicht etwa das Bauen nur nachhinkte hinter der technischen Entwicklung, was bei dem unvergleichlich stärkeren Impetus der technischen, industriellen Entwicklung begreiflich gewesen wäre, sondern dass das Haus sich von jeglicher technischen Form rite und endgültig wegentwickelt hat in diesen kurzen Jahren. Die Männer haben es gesagt, die hier begonnen haben, die vielen haben es gesagt, die eines Tages Deutschland verlassen mussten und die hier sind, haben es auch gesagt. Was wir aber heute neu zu formulieren und unaufhörlich tiefer zu begründen haben, ist die Einsicht, dass nahezu alles Bauen um uns herum unablässig bemüht ist, technikfreie Reservate zu schaffen. Ob nicht darin letzten Endes unsere Heimatlosigkeit begründet sein mag, ist unser Unbehagen gar so unerklärlich, ist es denkbar und zu rechtfertigen, dass wir auf die Dauer in zwei Welten leben? Muss die eine immer wieder Versuchte nicht schämen bleiben, da doch die andere die technische Realität ist? Dürfen wir noch differenzieren zwischen technischem und technikfreiem Bauen? Können wir zu Recht gar noch im konkreten Bauwerk wieder technische Räume aussparen wollen? Ortega y Gasset hat einmal gesagt, Mensch, Technik, Wohlbefinden sind letzten Endes synonym. Welchem Bereich eigentlich gelten diese Worte, wenn nicht auch dem Bereich einer so eminent menschlichen Beschäftigung, wie es das Bauen darstellt? Es gibt ein merkwürdiges Zeichen, das wenig beachtet und kaum gedeutet wurde. Es ist die Flucht aus dem konventionellen Raum und dem gegenüber, das sich geborgen fühlen im Automobil, in den Labors und in den Schaltzentralen der großen industriellen Werke. Ich weiß, dass man mir entgegenhalten wird, das sei ein typischer Circulus Vitiosus. Ich glaube nicht, dass die Dinge so einfach liegen. Würde aber auf dem angedeuteten Wege weitergedacht und käme man zu Erkenntnissen, so wäre es gewiss noch ein weiter Weg bis zur Ausschöpfung dieser Erkenntnisse in die Praxis hinein, bis zur Auswertung und bis zur Abhilfe. So wie das Bauen nicht allein Angelegenheit der Architekten ist, so ist die Aufgabe auch allen gestellt, dem Laien, dem sogenannten Laien, dem Bauherrn, den Schulen, den Behörden, der Presse, dem Funk. Die schwerste Hemmung scheint mir dabei das Übergewicht, der Ballast, der fast untragbare Ballast unserer historischen Bildung zu sein. Dass die historische Wissenschaft, in welcher Form sie auch immer auftreten mag, noch einmal dem Architekten das Werkzeug bereitstellen werde, ob sie ihm gar einen Kanon der Form, sei es im Großen oder im Kleinen, noch jemals bereitstellen werde, müssen wir mit Nein beantworten. Der zukünftige Architekt wird als Ingenieurarchitekt keine wieder technischen Räume mehr schaffen, wenn anders Baukunst noch bestehen soll. Ich möchte vorschlagen, dass wir in der Weise fortfahren, dass nun doch auch noch eine ganze Reihe Unvorbereitete sich zu der Sache äußern. Zuerst möchte ich Herrn Dr. Werner fragen, ob er bereit ist, uns ein paar Worte zu sagen. Und wenn jeder Einzelne, ich habe einzelne gute Freunde hier im Kreise schon gesehen, die ich nachher raufbitten möchte, damit wir vor allem, das darf ich hier erklären, eines durchführen, dass die Jungen zum Sprechen kommen. Ich habe es heute Morgen gesagt, wie wichtig es ist, dass wir alle erkennen, welche Dinge sie auf dem Herzen tragen, nicht im Verstand. Und deshalb habe ich mit meinen älteren Freunden und Kollegen verabredet, dass wir uns zurückhalten. Ich bitte Herrn Dr. Bruno E. Werner zunächst und dann versuche ich, einige von Ihnen heraufzukriegen. Ich bin in keiner Weise vorbereitet. Ich will Ihnen auch keinen Vortrag halten. Ich will nur eine, im Grunde eine einzige, kritische Bemerkung machen, die sich auf unser Zusammensein bezieht. Das Thema der Tagung heißt Mensch und Raum. Das ist ein faszinierendes Thema. Das ist besonders faszinierend in einem Land wie dem unseren, wo man sich gegenseitig auf die Füße tritt und wo man die großartige Chance nach all dem, was geschehen ist, hätte sich mit dem Raum in einem ganz großen Stil auseinanderzusetzen, architektonisch auseinanderzusetzen. Nun muss ich aber sagen, ich habe den Eindruck, dass die Frage Mensch und Raum eigentlich immer nur am Rande der ganzen Ausführungen stand. Dass die Frage des Raums und die Beziehung von Mensch und Raum eigentlich nie anders behandelt worden ist als in einer völlig abstrakten Form. Da habe ich vermisst, dass hier eigentlich die konkrete Auseinandersetzung erfolgt, die ich, haben Sie keine Sorge, in keiner Weise Ihnen jetzt zu geben versuchen werde. Wir reden nämlich über bestimmte philosophische Begrifflichkeiten, während es draußen brennt. Ich kann das, was brennt und was uns allen auf den Nägeln brennen müsste, in keiner Weise jetzt hier ausführen. Ich will es nur an zwei Punkten andeuten. Das eine ist die Frage des sozialen Wohnungsbaus. Eine konkrete Frage von Mensch und Raum. Wir wissen, welche trostlosen Unzulänglichkeiten bei allen anerkennenswerten Bemühungen hier bestehen. Wir wissen, wie der soziale Wohnungsbau, wenn er verwirklicht wird in der Form von kleinen Vogelkäfigen, Vogelnäpfchen, möchte man sagen, verwirklicht wird. Ich streife dieses nur ein Gebiet, zu dem sich unendlich viel sagen ließe. Die zweite Frage ist, wenn gebaut wird, wie wird gebaut? Ich brauche kein Wort zu verlieren über diese Tatsache, dass wir einige der ausgezeichnetsten Architekten in Deutschland haben und dass diese ausgezeichneten Architekten hier zum großen Teil unter uns weilen. Aber wenn ich Ihnen ein Beispiel sagen darf, ich lebe in einer der liebenswertesten deutschen Städte, die zweifellos sich durch eine Eigenschaft auszeichnet, musisch zu sein. Diese Stadt ist München. Wenn Sie sehen, was in München gebaut worden ist durch Behörden in den letzten 4 Jahren, dann sehen Sie, welche einzigartige Chance hier vertan worden ist. Und dieses trifft nicht nur von München. Wenn man sieht, dass Bauten für Millionen errichtet worden sind oder dass große Wohnhäuser oder Hotels gebaut wurden mit Fensteröffnungen, die aussehen, als hätte man mit dem Finger durch die Mauer gestochen, statt mit Fenstern. Es zeigt sich also, dass die ganz simplen Dinge, über die die Architekten seit 20, 30 Jahren reden, Licht, Luft, Raum, durchaus akademisch in einem engsten Kreis behandelt werden und nicht in dieser Weise in die Öffentlichkeit wirken, wie sie wirken müssten. Wir müssen uns leider darüber klar sein, dass wir seit 40 Jahren immer von Wandlung reden, von innerer Veränderung, von weltanschaulichen Fragen, dass nicht bei uns 5 Briefmarkensammler zusammensitzen können, ohne über Weltanschauung zu reden, statt über ihre Briefmarken, worüber sie eigentlich reden wollen. Und dass diese weltanschauliche Betrachtung aller Dinge eine deutsche Tugend ist und zu gewissen Zeiten gewesen ist, dass sie aber auch ein deutsches Laster sein kann. Wir erleben nämlich in diesem Augenblick, dass wir in Deutschland auf dem Gebiet, wovon wir sprechen, trotz einzelner hervorragender Persönlichkeiten, die sich mit dem Ausland messen können, trotz der Tatsache, dass wir in Deutschland in den 20er Jahren eine führende, bahnbrechende Rolle gespielt haben und nicht nur in den 20er Jahren, sondern wie Sie gehört haben, seit Anfang des Jahrhunderts, dass wir verglichen mit anderen Völkern wirklich provinzialisiert sind. Aber es gibt eine tröstliche Sache. Ortega hat es vorhin bezeichnet, die Unzufriedenheit ist das Beste. Ich möchte sagen, es ist das Ungenügen, es ist die Sehnsucht. Und dass wir hier zusammensitzen, dass eine Reihe von erwachsenen Männern und ein ganzer Saal mit Hunderten von Menschen an einem Sonntag, wo es draußen warm ist und wo man viel schöner im Grünen spazieren geht, sich zusammensetzt, um von früh bis in den Abend hinein über solche Fragen zu reden, das ist allerdings eines der positivsten Züge unserer Zeit und unserer deutschen Situation. Und das ist vielleicht sogar etwas, was wir vor 40 Jahren nicht in dieser Form entwickelt haben. Nur wäre es sehr gut, wenn diese Bemühungen nicht durch weitere Abstrahierungen, durch das Verlieren dessen, worauf es konkret ankommt, eines Tages enttäuscht würden und sich dann wieder in einer Lethargie verlören. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Werner, auch für den Hinweis, der an alle, uns alle, auch an alle Redner mit Recht gerichtet ist, dass wir uns beim Konkreten halten sollten. Um aber trotzdem zum Beispiel zu der Frage Licht, Luft und freien Raum, dass zu dieser Frage nun doch noch eine Anzahl jüngerer und unvorbereiteter spricht, weil die Sache dadurch wiederum verschiedene Beleuchtungen erhält. Ich habe mir hier einige aufgeschrieben, die ich in Ihrem Kreise sehe und die ich bitte heraufzukommen. Das eine ist mein Freund Giefer aus Frankfurt, Professor Krämer aus Braunschweig, Dr. Ludwig Grote, Herr Vietta, der hier hinter uns sitzt, und Herr Dr. Eckstein. Bis Sie aber sich heraufbewegt haben, bitte ich Herrn Eiermann. Und wenn Sie... Zunächst möchte ich auf das, was Herr Schuster gesagt hat, kurz eingehen. Es tut mir immer außerordentlich leid zu hören, wie schlecht es uns geht und wie schön es früher war. Ich sehe in diesem Verschönern dessen, was wir hatten, eine gewisse Kraftlosigkeit sich äußern. Ich sehe dahinter ein Nicht-mehr-Wollen. Ich sehe dahinter ein Nicht-mehr-an-die-Zukunft-Glauben. Und hinter dieser Kraftlosigkeit, die sich da äußert, spüre ich dann auch das kommende Versagen, was uns befallen wird, wenn wir kraftlos werden. Ich kann mit dem besten Willen nicht einsehen, warum die Zukunft, die uns bevorsteht, eine schlechte sein soll oder warum sie schlechter sein soll als alle Zukünfte aller Menschen, die bis jetzt gelebt haben. Ich möchte sogar behaupten, dass wir Anzeichen verspüren können, nicht wissen, ahnen, verspüren können, wie eine Menschheit sie vor uns überhaupt noch nicht hatte. Dass sie sich in einer Weise äußern, die vielleicht eines gewissen geistigen Fundamentes oder einer geistigen Untermauerung noch bedarf, ist eine zweite Sache, die sich vielleicht finden wird. Ich glaube blind daran, dass sie sich findet. Aber was wir doch gar nicht wegleugnen können, ist doch eine Ausweitung unserer Möglichkeiten. Ein sich verschwenden können in der Zukunft, von dem doch frühere in ihrer Ängstlichkeit doch gar nicht ahnten, dass es so etwas geben könnte. Ich finde die Enge alter Städte, auf die vorhin so reizend eingegangen worden ist, als ein rühmenswertes Beispiel geradezu grauenhaft. Ich finde nett, hindurchzufahren. Ich bin froh, wenn ich wieder draußen bin. Und die Vorstellung, dass ich in diesen alten, vermauerten Löchern hausen müsste, ist für mich eine tragische. Ich kann mir vorstellen, dass man sie liebt. Aber dass ich darin meine Heimat finden soll, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass man Kunst oder Baugeschichte aus ihnen lernt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man unser zukünftiges Leben daraus entnehmen soll. Das halte ich für undenkbar. Nun ist etwas Grandioses geschehen. Wir sehen, dass auf der ganzen Welt Annäherungen stattfinden, wie sie früher durch den Mangel der Technik nicht möglich waren. Wir spüren, dass sich Grenzen öffnen und wenn ich an die alten Städte mit ihren Mauern und ihrem Gewinkel denke und ich denke an die Planungen von heute und etwas, was plant, was in die Zukunft sieht, hat eben schon das Bestechende des Möglichen in sich. Das ist ja eben, dass der Planende gewissermaßen etwas Zukünftiges in sich birgt, das auf Realisierung drängt, während der, der zurückschaut und die Dinge von früher nimmt, zurückmarschiert. Er kann es gar nicht anders machen. Je mehr ich also in die Zukunft schreite, je mehr ich mich für sie opfere, je mehr ich blind an sie glaube, umso besser wird sie also sein. Und so beurteilen sie also auch das, was geschieht. So beurteilen Sie bitte die Flüge von hier in einigen Stunden nach Amerika. Beurteilen Sie, dass die Grenzen fallen werden, weil sie im Begriffe sind zu fallen, weil alles darauf hindeutet. Beurteilen Sie danach unsere städtebaulichen Planungen nicht auf Atombombenangst, nein, auf eine Weitzügigkeit, wie wir sie bis jetzt noch nicht kannten. Wenn wir nun damit die Begriffe der Heimatlosigkeit in Kauf nehmen müssen, so tue ich das gern. Denn die Heimat von früher mit Volksliedgesang existiert dann nicht mehr. Ich habe eine neue Heimat, die eben die Welt sein wird unter Umständen. Es hat doch gar keinen Sinn nun in Postkutschenromantik an Heimat zu denken, wenn mir die Möglichkeiten des Neuen zu Füßen liegen, dass ich heute da, morgen da, übermorgen da sein werde. Und wir haben doch diese Entwicklungen schon überall hin. Wir kennen, wie vorhin gesagt worden ist, das Möbel, Herr Sternberger hat es gesagt, dass unser letzter Schatz geblieben ist. Aber wir haben doch diesen Schatz. Ich bin beheimatet mit meinen Möbeln. Ich kann auch anders beheimatet sein, indem ich ein Textil besitze, einen kostbaren Gegenstand. Das ist meine Heimat, den trage ich mit mir. Im Übrigen gehört mir die Welt. Und damit kommen wir also auf das Konkrete, was Herr Werner meinte. Es ist vollkommen klar, dass der Architekt allein das überhaupt nicht machen kann, was von ihm verlangt wird. Es gibt natürlich Wege, es zu tun. Ich sehe mit dem besten Willen nicht ein, warum heute noch fünfgeschossige Häuser gebaut werden, bei denen keine Zentralheizung ist, kein Aufzug ist, wo die Menschen also ihre Kinderwagen durch fünf Geschosse und ihre Kohlen eben durch so viele Geschosse tragen. Auf diesem Gebiet kann ich etwas gegen die Heimatlosigkeit tun, denn wenn ich mich als Hausfrau so quälen muss, dann kann ich zu diesem Gebäude keine Heimatgefühle haben. Ich laufe jetzt Gefahr, solche selbstverständlichen Phrasen gebrauchen zu müssen, um darzutun, wo eigentlich der Kernfehler der ganzen Geschichte sitzt. Der sitzt beileibe nicht bei den Architekten, denn die wissen das ziemlich genau, was sie zu tun haben. Der sitzt in Schwierigkeiten, für die der Architekt genauso wenig verantwortlich ist, wie jeder Einzelne von ihnen auch. Es ist also kaum zu sagen, wo es herkommen kann. Es kann nur daher kommen unter Umständen, dass man sich wirklich entschließt, gescheit, vernünftig nachzudenken und nicht mit Gefühlen und Ressentiments zu arbeiten, sondern mit Vernunft und Nachdenken zu operieren und zu sagen, wie kann ich es tun? Etwa ein anderer Weg ist unmöglich. Ich sehe auch zum Beispiel nie ein, warum nicht viel mehr Reihenhäuser gebaut werden als jetzt. Ich komme aus Hannover, wo der Hebebrand ein kleines Reihenhaus gebaut hat, das 6.000 Mark kostet. Keiner von Ihnen wird gern in dieses Haus hereinziehen, weil es wahrscheinlich zu primitiv sein wird. Kurzum, was haben wir Architekten jetzt damit zu tun, wenn Sie sich nicht in dem heimisch fühlen, was wir für Sie für ein bestimmtes Geld, das Sie aufzubringen, imstande sind, hinsetzen können? Es ist also, die Heimatlosigkeit liegt also noch woanders begründet, nämlich in einem übergroßen Anspruch, der geäußert wird, um sich heimisch zu fühlen. Das heißt, man muss lernen. Man muss lernen, mit einer unabdingbaren Bescheidenheit durch diese Welt zu gehen und nicht mit einem Anspruch aufzutreten, dass man etwas haben will. Sondern diese Heimat muss man sich bilden, und zwar muss man sie in sich bilden, und dann wird sie von ganz alleine in der kleinsten Hütte entstehen. Sie sehen, jetzt wird es angenehm konkret. Ich möchte den jungen Architekten Herrn Zins aus Berlin um ein paar Worte bitten. Er kommt aus dem Arbeitskreis von Scharoun. Ich möchte an den Anfang ein Wort von Goethe stellen. Vollkommenheit kann man bereits erreichen, wenn man das Notwendige geleistet hat. Schönheit jedoch wird erst dann erreicht, wenn das Notwendige geleistet worden ist, aber nicht mehr zu merken. Und ich glaube, dass die hinter uns liegende Epoche der Entwicklung der neuen Baukunst für dieses Wort eine sehr wichtige Beziehung hat. Ich komme aus Berlin, und wir haben uns mit diesen Fragen der Baukunst bisher leider nur theoretisch befassen können, im größten Teil jedenfalls. Und ich halte es aber für unerhört wichtig, hier nochmal darauf hinzuweisen, dass gerade in Berlin ein ganz unerhörter Beitrag für die Neuformung eines in der Zukunft kommenden Lebens geleistet worden ist. Ich will hier keine Reklame machen, aber ich halte es doch für wichtig, das hier nochmal zu sagen. Ich empfinde es einfach so, und ich muss es einfach sagen. Ich möchte Herrn Architekten Giefer bitten, nun doch auch alles in der Richtung weiter konkret zu führen, wie wir es angeschlagen haben. Meine Damen und Herren, ich höre nun schon zum zweiten Mal das Wort konkret und nehme dazu gerne das Wort. Als ich vorhin da unten saß, ist es bei mir so gewesen, dass ich auch herauf hätte kommen mögen, als unser Philosoph, Herr Alfred Weber, etwas sagte, was uns Architekten eigentlich recht wehe tat. Ich muss leider dazu sagen jetzt, dass er selbst nicht mehr da ist, aber ich glaube, er wird es mir verzeihen, wenn ich trotzdem ein Wort dazu sage, denn ich werde es sehr positiv sagen. Da ist mir nämlich zum ersten Mal aufgegangen, warum können unsere Philosophen und unsere geistigen Führer nicht auch die Dinge, die so unerhört wichtig sind für uns, etwas mithelfen zu ordnen, gerade in die konkreten, praktischen Dinge hinein. Und die Kritik an dem Ungebäude in New York hat Herr Weber ja selbst schon wieder gewissermaßen zurückgenommen, indem er sagte, er sei nicht unterrichtet gewesen. Aber dieses Nicht-Unterrichtet-Sein, dies nicht sich wirklich mit den Dingen so befassen, wie wir es eigentlich im Sinne der Universitas von jedem Menschen doch verlangen dürften und müssten, dieser Vorwurf geht beileibe nur nicht persönlich gegen Herrn Weber, aber er geht eigentlich uns alle an. Auch wir Architekten sind ja in anderen Dingen wieder, in politischen Dingen oder in anderen geistigen Dingen, auch wieder nicht unterrichtet. Wir wissen auch, woher es kommt, darauf brauche ich nicht einzugehen. Nur möchte ich hier die Gelegenheit benutzen, diesen Appell an Sie alle zu richten, doch uns da zu helfen, dass gerade diese Dinge für uns leichter sind und es dann nicht zu einem Vorwurf kommen zu lassen, dass wir für etwas Raum schaffen sollen, für das der geistige Raum ja noch nicht da ist. Das wurde vorhin schon genügend betont. Und nun noch konkreter eine Bitte an alle, die Bauherren oder an die Öffentlichkeit, an die Politiker, lassen Sie uns auch etwas mehr Zeit zum Planen. Denn das ist ja die entsetzliche Krankheit heute, dass wir keine Zeit mehr haben und die Dinge, um die es geht, können nicht in 3, 4, 5 Tagen geschafft sein. Da gehört viel, viel mehr dazu. Und alle guten Dinge sind immer entstanden in einem langen Nachdenken und Formen und Überlegen. Und hier, was Herr Bruno E. Werner vorhin sagte, dieser Vorwurf, der den Staatsbauten galt, besonders, glaube ich, in München, der ist eigentlich jetzt überall und in allen Städten das akute Thema und die große Sorge von uns allen, von uns Architekten. Es ist möglich heute, dass Millionenbauten aufgeführt werden, wo, um das Raumprogramm aufzustellen, die Leute, die Politiker 6 Monate haben und den Architekten dann die Aufgabe gegeben wird, in 6 Tagen es zu erledigen. Das ist ein vollkommen unmöglicher Zustand. Die Dinge werden dann gelöst von großen Gesellschaften oder von ähnlichen Institutionen, von Schnellbauämtern. Und es wird bestimmt nicht das Beste dabei herauskommen, was wir wollen. Und das einzige Argument ist dann, ja, die Zeit reicht ja nicht aus, das kann nur so gemacht werden. Und wenn dann einige von uns es der Öffentlichkeit sagen wollen, dann wird es zurückgewiesen und wird nicht angenommen und wird nicht für wichtig gehalten. Ich bitte also alle, die hier sind, die Zeitungen und die Öffentlichkeit, doch diesen Dingen mehr Gewicht beizumessen und uns da zu unterstützen. Und uns dann, nur dann dürfen Sie uns Vorwürfe machen, wenn wir es nicht geschafft haben und wenn die Lösung nicht richtig geworden ist. Und unsere Philosophen und alle, helfen Sie uns mit, das geistige Klima auch in dieser Richtung vorzubereiten und richtig zu stellen. Lieber Freund Giefer, bringen Sie mich bitte nicht auf die Bürokratie. Denn ich weiß, dass einige tatsächlich hierher gereist sind, weil sie neugierig waren, wie eine Veranstaltung abläuft, bei der ich nicht auf die Bürokratie schelte. Also ich werde mich still verhalten. Im Übrigen haben Sie vollkommen recht mit Ihrem Appell an die ganzen, an den Bauherrn, an die ganze geistige Welt, dass sie sich nicht kritisch, abwertend uns gegenüber verhält, als seien wir Hans Wursten auf dem Trapez, bei denen man wartet, ob sie runterfallen oder nicht. Es sind ja ihre Dinge, die wir treiben. Und dass sie mittun und mitfühlen und sich mitsorgen und auch mit uns leiden. Im Übrigen, um fortzufahren in unserer Methode, bitte ich Herrn Dr. Eckstein, ebenfalls unvorbereitet mit uns zu sprechen. Es ist mir nun sehr schwer, nicht nur weil ich unvorbereitet bin, sondern weil mir eigentlich der wesentliche Anlass schon genommen ist, indem ich nämlich hauptsächlich darauf hinweisen wollte, dass wir etwas konkreter sprechen. Aber ich möchte auch zu einer Sache reden, die nicht so konkret scheint, die man aber auch vielleicht etwas konkreter anfassen kann. Es wurde darüber gesprochen, inwiefern Architektur, Kunst, sei und dass sie Kunst sein soll und dass sie gleichzeitig zeitgemäß sein soll. Und wir sprachen, und es wurde viel gesprochen, auch über unser Zeitalter der Technik und welche Aufgaben sie dem heutigen Bauen stellt. Ich denke immer, wenn die Frage auftaucht, in welchen Formen wir bauen sollen, ob wir zeitgemäß bauen sollen oder ob wir uns an historische Formen halten sollen, an meinen Lehrer Wölflin, der in einem ganz anderen Zusammenhang das Wort gesagt hat, es ist nicht zu allen Zeiten alles möglich. Das scheint nun der Realität zu widersprechen. Es ist scheinbar möglich, dass wir in neuen Formen bauen und gleichzeitig historisierend bauen. Ich glaube, eine spätere Zeit wird sagen, es war nur eines möglich, nämlich die neuen Formen, die natürlich auch von unterschiedlicher Qualität sind. Denn es ist nicht so, dass die Technik nur äußerlich die Aufgaben verändert hat, die dem Architekten gestellt sind, sondern die Technik hat auch unser Struktur- und Formgefühl vollkommen gewandelt. Und deshalb können wir nicht mehr die handwerklichen Formen so denken, wie sie gedacht werden müssen und wie sie und auch nicht mehr so herstellen, wie sie hergestellt werden müssen. Denn es ist ein an der Maschine gehobeltes Holz nicht dasselbe wie eins mit der Hand gehobeltes Holz. Und wenn Sie das alles einmal durchdenken, so gibt es letzten Endes heute, glaube ich, wo uns das Bewusstsein des Technischen oder dieses Strukturgefühl oder Formgefühl von dem Konstruktiven her durchdenken, gar keine andere Möglichkeit als nur dieser eine Ausdruck. Und er wird sich sicher, wenn auch langsam, durchsetzen. Auch gegen alle Widerstände. Es ist allerdings höchst bedauerlich, wenn jetzt nach diesen furchtbaren Zerstörungen so viel historisierend aufgebaut wird, was schon heute in neuen Formen gestaltet werden könnte und sollte und müsste. Ja, meine Damen und Herren, ein einziges Wort noch, indem ich auf meinen Freund Riemerschmidt mich beziehe. Es war vorhin davon die Rede von dem Objektiven. Ich werde nicht philosophieren über den Begriff Objektiv. Gemeint ist der nach außen gewendete, auf das Objekt gewendete Mensch. So habe ich es wohl richtig verstanden. Im Gegensatz zu dem auf sich selbst nach innen gewendeten, auf das Subjekt. Wir sind im Begriff, das Subjekt in Verruf zu bringen. Eine Tatsache, die gerade wir Künstler einfach nicht zulassen dürfen, denn wenn wir nicht mehr Subjekt sind, dann weiß ich überhaupt nicht, aus welchen Quellen wir überhaupt noch schöpfen sollen. Das ist noch lange kein Subjektivismus, sondern ich komme damit auf das Schlusswort: Was lieben wir? Ich kann nur, um dem Meister Ortega zu folgen, Aussagen über das, was in mir selber ist. Das ist mir das einzig Verlässliche. Und ich liebe das Freie, das Leichte, das Offene und möchte gerne alle Menschen in das Freie, Leichte und nach dem Freien, nach dem Grünen, Offene hineinversetzen. Das ist meine Liebe. Und dieser Liebe muss ich von Vorurteilen frei nacheifern. Und ich glaube, es gibt an sich nur diesen Weg. Sie hörten Ausschnitte aus einer Diskussion über den Anteil der Baukunst an der Überwindung der Heimatlosigkeit im Rahmen des Darmstädter Gesprächs 1951. Die Redner waren Otto Bartning, der die Diskussionen leitete, Franz Schuster, Dolf Sternberger, Hermann Mäkler, Bruno E. Werner, Egon Eiermann sowie die Herren Schinner und Giefer. Die Sendung wurde ausgewählt, zusammengestellt und eingeleitet von Leo Maria Färber. HR Retro.